Man macht es den Mächtigen damit leichter, so zu tun, als würden sie die Verhältnisse ändern, obwohl sie nur unterschiedlich leidende Gruppen gegeneinander ausspielen. Horst Seehofer, der an seinem 69. Geburtstag 69 Flüchtlinge abschieben lässt, will dadurch den Arbeitgebenden zeigen, dass er es nicht zulässt, dass ihre Steuern für das Überleben von Menschen verwendet werden. Damit tut er allerdings noch nichts für sie, sondern nur gegen die Gruppe, gegen die sich manche Arbeitgebende aus Furcht und Rassismus verbündet haben. Wer keine Arbeit hat und etwas anderes im Leben will als Arbeit, gilt als moralisch verwerflich. Wer vom Jobcenter als erwerbsfähig eingestuft ist und trotzdem nicht erwirbt, wer als arbeitssuchend gilt und nichts findet, der muss den gesellschaftlichen Standards nach zuallererst arbeiten wollen. Andere Willensregungen sind nicht erwünscht. Einem Arbeitslosen, der Vater werden will, würde man sagen, dass er sich doch zuerst einen Job suchen soll. Einer Arbeitslosen, die in eine andere Stadt ziehen will, würde man sagen, dass sie sich doch zuerst einen Job dort suchen soll. Lebensentscheidungen haben immer auf die Erlösung aus der Arbeitslosigkeit ausgerichtet zu sein. Und die kleinen Lebensentscheidungen sind darauf ausgerichtet, was am billigsten ist, was man sich leisten kann. Auf nichts anderes.